Vom 13. bis zum 18. April berichteten die Massenmedien der Welt über die feierliche Einweihungsfeier der Ryomyong-Straße in der TVRK, die in Anwesenheit von Genossen Kim Jong-un stattfand. Unter ihnen sind die Nachrichtenagenturen TASS und RIA Novosti, die Fernsehsender Zvezda, Russland 24 und Zentru, der Rundfunk Sputnik und das Internetfernsehen Miru 24 von Russland, der Hongkonger Satellitenfernsehsender Phoenix, die Nachrichtenagentur Xinhua, der zentrale Fernsehsender und die Internet-Homepage Fan Chiwang von China, die Nachrichtenagentur AP, der Sender VOA, die Internet-Website Google News und die Internet-Homepage Reddit von den USA, die französische Nachrichtenagentur AFP, der Sender NHK, die Nachrichtenagenturen Kyodo und Zizi von Japan, die spanische Zeitung El País, die Zeitung Gorka Patra und der Fernsehsender Sogormata von Nepal, der singapurische Fernsehsender Asien Nachrichtenkanal, die äthiopische Zeitung Daily Monitor, die britische Belfast Telegraph, die peruanische El Comercio, der venezuelanische Fernsehsender Telesur, die Internet-Homepage des Nationalen Sozialideologie-Studienkomitees der Demokratischen Republik Kongo und der spanischen Sozialideologie-Studiengruppe BASCO.